Stellt euch doch eben mal vor, ihr sitzt im Kino und guckt einen Film, in dem es um diesen Mann hier geht. Er ist in dieser lieblosen Ehe. Er hat keinen Kontakt zu seiner Frau. Und wie viele mittelalte Männer, die ein junges Mädchen vorbeilaufen sehen, sieht er seine ganze verlorene Jugend an sich vorbeilaufen. Diese Mädchen sind Teenager. Sie sind mehr Lolita, als es in unserer Gesellschaft erlaubt ist. In Shakespeares Romeo und Julia sagt die Mutter, du bist alt, 14 Jahre und noch nicht verheiratet. Wir haben diese Moral, dass es falsch, ja, dass es krank ist, diese Mädchen anzuschauen. Diese Mädchen sind sehr sexualisiert. Und er ist kein Päderast, aber er ist von ihnen besessen. Das war der Schauspieler Roy Abramson über die Vaterrolle, die er in dem Film Escape from Tomorrow spielt. Der Film ist so eine Art moderner Tod in Venedig, hatte am Wochenende auf dem Sundance Festival Premiere. Die Sensation ist, er wurde zu großen Teilen auf dem Gelände von Disney World in Kalifornien gedreht. Und das ist ja bekanntlich ein Unternehmen, das sehr auf sein familienfreundliches Image bedacht ist. Wie es dazu kam, dass Regisseur Randy Moore diesen Film trotzdem dort drehen konnte und warum der Film sich anschickt, ein echter Netzfilm zu werden. Darum geht's jetzt in der Webschau. Martina Schulte ist hier. Hallo. Hallo, Karline. Wie bitte hat's Randy Moore denn geschafft, in der heilen Kinderwelt von Disney einen Lolita-Film zu drehen? Er hat einfach nicht gefragt. Ach so, einfach. Ja, denn Disney hätte es natürlich niemals zugelassen, dass seine Kulissen mit derartigen Inhalten in Verbindung gebracht werden. Das war also ein echtes Guerilla-Shooting, was er da mit seinem Team gemacht hat. Die hatten 25 Drehtage insgesamt in Disney World und in Disneyland. Und die haben sich dabei vor allen Dingen die Tatsache zunutze gemacht, dass Menschen ja gerne nur das sehen, was sie auch zu sehen erwarten. Und was ist das Allernormalste in Disney World? Menschen, die filmen und die ihre Erinnerungen festhalten. Und die Consumer-Kameras sind ja mittlerweile auch schon so entwickelt, dass man mit handelsüblichen Modellen ganz gute Aufnahmen machen kann. Also zum Beispiel mit der Canon 5D, eine hochwertige Kamera, die auch der ein oder andere Tourist vielleicht mal in Händen halten könnte. Und sie haben sich aber noch mehr Sachen überlegt, dass sie nicht auffallen. Es gab jetzt zum Beispiel auch kein Skript, was man immer so schön kennt mit dem Klemmbrett und so in Papierform. Die haben das alles in iPhones und iPads gehabt. Und wenn Passanten und Personal vorbeigekommen sind und haben da eine Gruppe stehen sehen, die über so ein iPad oder iPhone gebeugt waren, haben die halt gesagt, ja, das ist halt jemand, der seine E-Mails checkt oder der halt mal eben so guckt, was in der Außenwelt passiert. Das klingt wirklich nach einer ganz schönen Geheimoperation. Und die Schauspieler, die haben dann einfach in dieser natürlichen Kulisse ihre Szenen gespielt. Genau, und Roy Abramson, den wir ja vorhin gerade schon im O-Ton hatten, der gibt da den ja ziemlich unglückseligen Vater, der mit seiner Frau, die, sag ich jetzt mal, nicht besonders sympathisch ist, und seinen Kindern, die so ein bisschen wie zwei Engel sind, mit denen spaziert er durch Disneylands Attraktionen. Und die haben dann quasi einfach, während sie da rumgelaufen sind, diesen Film gedreht. Und wie das war, das hat er der LA Times mal erzählt, der Roy Abramson, und da hören wir mal rein. Man kann etwas am besten dadurch verbergen, dass man es offen vor aller Augen tut. Menschen, die bei Disney einen Mann mit einer Kamera sehen, denken nicht, dass dort ein Film gedreht werden könnte. Jeder ist dort mit Filmen beschäftigt. Und für uns hat es das natürlich auch aufregender gemacht. Nachdem wir die Angst, erwischt zu werden, erstmal überwunden hatten und wir nicht mehr befürchteten, jeden Moment in einem Mickey-Maus-Gefängnis zu landen, konnte man als Schauspieler wirklich in der Szenerie agieren, ohne all diese künstlichen Unterbrechungen bei einem normalen Dreh, wie Kamera oder Lichtumbau. Roy Abramson, der Hauptdarsteller aus Escape from Tomorrow, erzähl noch mal ein bisschen mehr zur Geschichte. Also es ist eine Lolita-Geschichte, haben wir schon gehört. Was genau passiert? Es ist eigentlich nur ein Tag, und zwar der letzte Tag des gemeinsamen Familienurlaubs bei Disney World. Also etwas sehr, sehr Amerikanisches. Die Hauptfigur ist eben dieser glücklose Vater. Er ist so ein Typ in den 40ern, nicht besonders glücklich mit seinem Leben. Und seine Kinder sind halt wirklich so zwei kleine Engel. Und seine Frau ist wirklich... ja, ich würde sagen, stutenbissig, und ich würde schon sagen, es ist jetzt niemand, mit dem man so wahnsinnig gerne verheiratet sein möchte. Und mit diesen Menschen im Gepäck zieht er von Attraktion zu Attraktion, und dabei wird er dann sowieso immer wieder von so seltsamen Bildern und Visionen heimgesucht. Und dann kommen eben diese beiden französischen Teenager ins Spiel, von denen er seine Augen einfach nicht abwenden kann. Und mit seinen beiden Kindern im Schlepptau verfolgt er die dann eigentlich. eigentlich so durch den Park. Und das Ganze ist wirklich sehr, sehr sehenswert in Schwarz-Weiß gedreht. Die LA Times schreibt, der Film sei ein surrealist, genre-defying black-and-white film that juxtaposes the all-American iconography of Mickey Mouse with a dark scripted tale. Was ich noch ganz interessant fand, war, dass dieser Film auch für amerikanische Verhältnisse recht billig hergestellt wurde. $1 Million hat das Ding gekostet und Randy Moore hat diesen Betrag selbst aufgebracht. Er hat das nämlich aus einem Erbe seiner Großeltern finanziert. Praktisch. Du hast mich echt neugierig gemacht, muss ich sagen, an dieser Stelle. Es ist aber wahrscheinlich gar nicht so einfach zu sagen, wann und wo ich diesen Film demnächst sehen kann, oder? Wahrscheinlich nicht in deinem Kino um die Ecke, weil natürlich aus Rechtegründen, da sind die ganzen Kulissen zu sehen. Und wie gesagt, wie man weiß, ist Disney da ja immer sehr, sehr, sehr bedacht, dass da bloß nichts Negatives in Verbindung mit Disney irgendwie in die Medien kommt. Und es hat auch sozusagen irgendwelche Verhandlungen gegeben mit potenziellen Verleihern, aber die haben sich halt wirklich durch einen möglichen Rechtsstreit mit Disney abschrecken lassen. Deswegen glaube ich, vor allen Dingen, weil der Film auch jetzt schon in allen großen Blogs weltweit heiß diskutiert wird, weil es halt so tolle Kritiken gegeben hat und die ersten Ausschnitte schon von vielen Internetnutzern so geshared und weitergereicht werden, glaube ich, dass der Film wirklich das Zeug hat, ein echter Netzfilm zu werden. Mit dieser Einschätzung bin ich auch nicht ganz alleine. René von Nerdcore hat auf seinem Blog geschrieben, ich schätze, dass der Film allein schon wegen seiner Copyright-Fuck-You-Attitüde durch die üblichen Distributionskanäle ganz schnell online landen wird. Also wahrscheinlich taucht bald irgendwann eine Kopie auf und dann werden es immer mehr. Was vielleicht so von der technischen Seite noch ganz interessant ist, das Ganze unterstreicht, glaube ich, auch nochmal so die Schwierigkeiten, die ein Konzern wie Disney natürlich in heutigen Zeiten hat, sein Image noch zu kontrollieren. Weil da sind ja so viele Menschen mit Handys und mit Filmkameras unterwegs und die sind die ganze Zeit damit beschäftigt, sind irgendwie ihr Leben aufzunehmen. Und ich glaube, solche sehr harten, rigiden Image-Strategien von Unternehmen, die funktionieren heute einfach nicht mehr so. Martina Schulte hier in die Radio Wissen mit der Webschau. Es ging um den Film Escape from Tomorrow, illegal gedreht in Disneyland. Und bevor ihr den demnächst dann vielleicht doch irgendwo im Netz zu sehen bekommt, Eindrücke daraus gibt es jetzt schon auf dieradiowissen.de. Da haben wir einen Link gepostet und die Links, die Martina uns mitgebracht hat, die findet ihr da natürlich auch.